Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Thank you all so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Plan B. Konzert Winter. Alle Infos im Netz. 1live.de. Talkradio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 50 50.